Die Pappel vom Karlsplatz. Eine Pappel steht am Karlsplatz, mitten in der Trümmerstadt Berlin. Und wenn Leute gehen übern Karlsplatz, sehen sie ihr freundlich grün. In dem Winter 46 froren die Menschen und das Holz war rar. Und es fielen damals viele Bäume und es wurde ihr letztes Jahr. Doch die Pappel dort am Karlsplatz zeigt uns heute noch ihr grünes Blatt. Seid bedankt, Anwohner vom Karlsplatz, dass man sie noch immer hat. Dass man sie noch immer hat.